WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, eine neue Woche. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer freien und offenen Themensendung. Und das bedeutet, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns. Ganz einfach, domian@wdr.de. Und es geht los, heute und in dieser Woche, jetzt mit Madeleine und die ist 67. Guten Morgen, Madeleine. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. Ich muss korrigieren, ich bin nicht 67, ich habe gesagt Ü70. Ü70? Also exakt 71. Exakt 71. Ja. So. Das haben wir jetzt korrigiert. Mein Thema ist der heutige Fernsehbeitrag, Terror. Ja. Du meinst die Sendung Hart aber fair und der Film, der vorher gesendet genau. wurde. Genau. Ich habe alles nicht gesehen, aber ich bin informiert, um was es geht. Ja. Also vorab muss ich sagen, ich war früher selbst Schauspielerin. Mhm. Ich fand den Film großartig gemacht. Mhm. Die Kollegen sowieso. Mhm. Und es hat mich sofort hineingezogen in den Plot. Das passiert ja, wenn man selber den Beruf hat, selten, mhm. weil man immer ein Berufsauge hat. Ne? Vielleicht erklären wir kurz den Leuten, die das nicht gesehen haben, um was es geht. Es geht um die Frage, darf man ein Passagierflugzeug, das entführt wurde, abschießen? Genau. Das droht in die Allianz Arena zu stürzen und die Arena ist voll besetzt mit Tausenden, ja. Zehntausenden von Menschen. Ja. Das ist die Grundfragestellung. Ja. Und angeklagt war eben in dem Fiction-Film war ein Soldat, der geschossen hat. Ja, ein Pilot. Ein Pilot, der geschossen hat. Mhm. In dem Flugzeug saßen angeblich wie viele Menschen? Über 100. Über 100? Und in der Allianz Arena 50.000. 60.000, ja. Und die Frage, ist es legitim, die 200 zu opfern, quasi um die 70.000 zu retten? Genau. Ja. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist erstmal vorneweg gesagt, das ist zwingend, diese Abwägung zu treffen. Es sterben rund 200 Personen oder eine ganze Kleinstadt. Mhm. Weil 50.000, 60.000, das ist eine Kleinstadt. Mhm. Das ist abzuwägen. Mhm. Und es wurde ja in diesem Film, wurde dieser Pilot ja quasi als Mörder bezeichnet. Mhm. Dieser arme Kerl ist kein Mörder, der ist ja auch Opfer. Denn er war alleine. Er hatte... Er musste eine einsame Entscheidung treffen, mhm. weil er auch von der Politik verlassen war. Mhm. Das wurde sehr deutlich bei dem Verhör eines anderen Offiziers, mhm. der da als Zeuge aussagte. Und Das Publikum sollte entscheiden, schuldig oder nicht schuldig. Ja. Und das Publikum hat mit 86%, für nicht schuldig plädiert. Ja. Und unser ehemaliger Innenminister Herr Baum mhm. Wurde extrem laut und emotional. Und plädierte für schuldig. Weil das Heiligste in dem Moment war für ihn das Grundgesetz. Mhm. Und da muss ich sagen, das gilt da nicht mehr. Es ist ein übergesetzlicher Notstand mhm. und da muss man reagieren. Und mir fiel noch der Begriff der Nothilfe ein. Guter Begriff. Ja. Wurde der dort auch gebraucht? Nein. Mhm. Der kam mir in den Kopf, weil ich dachte, wenn die Situation so ist, dass ich andere Menschen oder auch nur einen unter Einsatz von Gewalt retten kann, mhm. dann muss ich das tun. Nichts anderes hat dieser Pilot getan. Hat Herr Baum, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen, hat Herr Baum so argumentiert, dass er sogar das Wort Mord in Tötung... Nein, das war innerhalb des Films. Die Staatsanwältin hat argumentiert. Gut, aber Herr Baum wird ja auch argumentiert haben. Was wirft er dem Piloten vor? Herr Baum vertritt die Meinung, das ist nicht statthaft. Man darf auch die geringere Zahl hier nicht opfern. Man nimmt ihnen die Würde. Man macht sie zu Objekten. Und ich sehe das anders. Ein Opfer in dieser Situation... einem Opfer in dieser Situation kann man doch nicht die Würde absprechen. Ganz im Gegenteil. Kennst du den Begriff das heilige Opfer? Ja, aber ich verbinde da jetzt nichts mit. Ja, ein heiliges Opfer ist, gut, wenn ich bewusst mein Leben opfere für einen anderen. Nun sind vielleicht viele in so einem Flugzeug nicht in dem Wissen, dass sie so ein Opfer geben. Aber das hat mich auch ziemlich irritiert. Wie kann ich, egal wie auch, den Opfern im Flugzeug die Würde absprechen? Und was ist mit den Leuten, die in dem Stadion sitzen? Haben die keine Würde? Also es war alles... Ist es richtig, dass das... Ich gehe mal davon aus, dass Herr Baum rein streng juristisch argumentiert hat. Richtig. Und nicht die moralische Frage... Ja. Und die ethisch-moralische Frage ins Spiel gebracht hat. Ja, und da saß eine Theologin in der anschließenden Diskussion. Die hat fantastisch argumentiert. Die hat auch gesagt, in dieser Situation kann man gar nicht anders handeln. Man wird immer schuldig. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber man kann nicht anders handeln. Jetzt möchte ich dich, Madeleine, fragen. Das sind ja alles Gedankenspiele, aber hochinteressante ethische Gedankenspiele. Du bist in der Situation, du persönlich, Madeleine. Ja. Du könntest, hättest die Möglichkeit, da ist ein Flugzeug, genau die gleiche Situation. Das Flugzeug fliegt auf eine große Sportarena zu mit 10.000, mit 20, 40, 50.000 Menschen. Und das Flugzeug ist entführt worden und das Flugzeug soll sich da hineinstürzen. Was wirst du machen? Wenn ich in dem Flugzeug säße oder Pilot wäre? Wenn du Pilot wärst, wenn du die Möglichkeit hättest zu schießen, würdest du schießen? Ich nehme an, ja. Ja, weil ich muss es abwägen. Wenn ich von meinen Vorgesetzten im Stich gelassen werde, die mir keine Order geben, was weiter passiert, wie soll ich mich verhalten? Er hat nur gewusst, dies ist unmoralisch, denn es wurde ja zu Anfang in dem Film gesagt, die Ministerin hat den Abschuss untersagt. Aber der Pilot hat gewusst, er muss hier abwägen. 200 gegen 50 oder 60.000. Wenn irgendwann jemand mal in eine solche Situation kommen würde, ist das eine ungeheure Situation. Daran zerbricht ein Mensch. Daran wird ein Mensch zerbrechen. Aber ich habe dich jetzt gerade so frontal gefragt. Und ich habe mir vorhin, wir haben in der Redaktion auch darüber gesprochen, ich habe mir auch die Frage gestellt, würde ich schießen? Und ich würde auch schießen. Ja. Es gab übrigens noch ein Argument, ich glaube, das war der Zuschauer, der sich da gemeldet hatte, der sagte, wenn man in so einer Situation dem Terroristen freie Hand lässt, sprich das Flugzeug nicht abschießt, dann ist das ein Signal. Ihr könnt hier tun und lassen, was ihr wollt. Der Staat ist schwach. Und passiert nicht. Und es zieht andere Taten nach sich. Richtig. Also ich muss sagen, mich hat selten ein Fernsehbeitrag emotional so gepackt und so beschäftigt. Ich muss auch sagen, also wirklich großartig inszeniert, toller Plot, Großartige Leistung. Und offensichtlich eine gute Diskussion auch hinterher dann bei Frank Glasberg. Ja. Liebe Martin, vielen Dank. Vielleicht meldet sich im Laufe der Sendung noch jemand, der vielleicht die gegenteilige Meinung vertritt im Sinne von Herrn Baum. Deinen Anruf auf jeden Fall vielen Dank und alles Gute, Marlene. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Gerne. Das fiel mir vorhin noch ein. Erinnerst du dich an Mogadischu? Ja, natürlich, klar. Ja. Mhm. Ein bisschen anders die Situation, aber Schmidt hat da knallhart durchgegriffen und ging auch das Risiko ein, dass die deutschen Passagiere Schaden nehmen würden. Mhm. Es war dann traurigerweise der Pilot, aber alle anderen kamen heil raus. Und auch da wurde im Nachhinein erzählt und berichtet von Zeitzeugen und auch von den Protagonisten, dass im Hintergrund, also besonders Helmut Schmidt und Wischniewski, wirklich unfassbar gerungen haben um die Entscheidung, was sie machen sollen. Ja. Und Schmidt hat ja mal erzählt, dass man das einzige Mal in seiner Amtszeit, dass er als Politiker geweint hat. Mhm. Ja. Okay. Liebe Martin, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch für die Zukunft. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Ramona. Ramona ist 31. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ramona. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar eine Freundin und ich, wir haben irgendwie, ich glaube, ein außergewöhnliches Hobby. Und zwar treffen wir uns so, ich sag jetzt mal, viermal die Woche abends und stellen uns dann vor die Feuerwehrwache und warten, bis die dann da rausfahren, um hinterherfahren zu können. Warum? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Das gibt so ein bisschen so einen kleinen Kick so, ne? Also... Ja, wir gucken uns das dann an, wo die dann hinfahren und... Wie nah fahrt ihr dann an die Unfallstelle, an die Brandstelle, was auch immer es war, ran? Ja, auf jeden Fall haben wir genug Abstand, also dass wir definitiv nicht im Weg stehen und so, ne? Also das direkt von vorne weg. Ja, aber halt so, dass wir das auch sehen. Ne? Also, fotografiert ihr das auch? Filmt ihr das? Nein, das ist einfach so, dass wir dann am nächsten Tag was zu quatschen haben. Das macht ihr viermal in der Woche? Ja, das ist sozusagen unser Hobby. Wir haben gerade über eine ethische Frage gesprochen. Letztendlich ist das jetzt hier auch eine ethische Frage. Ist es ethisch legitim, sich quasi an dem Leid anderer Menschen zu ergötzen oder sich dadurch unterhalten zu lassen? Ja. Also ich muss auch direkt dazu sagen, so wenn die, sag ich mal so, zu einem Verkehrsunfall fahren oder so, ne, wenn wir dann sehen halt, ist jetzt kein Brand oder so, dann fahren wir auch wieder zurück. Ne? Das ist was, das wollen wir nicht sehen, können wir nicht sehen und ja. Es geht sich eigentlich darum, so wenn es wirklich irgendwo brennt und natürlich, ne, haben wir die Hoffnung, dass die Leute oder was auch immer da lebend rauskommen. Ne? Also, ja, aber ist das nicht eine Form von Sensationsgier, die ihr da in euch befriedigt? Ja, definitiv. Was war denn das Schlimmste, was ihr bisher gesehen habt? Also, ja, wir machen das jetzt so, ich sag jetzt mal, seit einem halben Jahr. Und für uns so, das Schlimmste war wirklich ein großer Häuserbrand, ne, wo auch wirklich Personen umgekommen sind. Das haben wir aber erst im Nachhinein dann gehört. Ne, das hat uns auch mitgenommen, so, ne, wo wir gesagt haben, mein Gott, guck mal, wir haben das da gesehen und so, ja. Mich befremdet das, was ihr da macht, Ramona. Okay. Mich befremdet es wirklich, weil ich verstehe es nicht. Warum machen junge Frauen so absurde Sachen? Und wie gesagt, ihr seid dann einem Leid konfrontiert, wo andere Menschen schwer verletzt werden, ihr habt ein Gut verlieren oder sogar sterben. Und das guckt ihr euch dann einfach so an. Ja, aber wir tun ja niemandem was. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass wir direkt davor stehen. Nee, das habe ich schon verstanden. Ihr tut niemandem was und ihr behindert die Hilfskräfte auch nicht. Genau. Das ist schon okay, aber dennoch stellt sich die Frage, ist das richtig? Und warum mache ich das? Warum mache ich das? Ja, bei uns ist das halt so, das ist so ein Adrenalinkick, so, ne? Den halt hinterher zu fahren und zu gucken, wo ist was passiert. Hast du das so nötig, diesen Adrenalinkick? Ist dein Leben so langweilig? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber ja, wie gesagt. Wie reagieren denn andere Leute in eurem Umfeld darauf, denen ihr das erzählt? Also einige sagen halt, und was ist passiert letzte Nacht und so, und andere so, ja, wenn es sein muss, ne? Ja. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ach, und ja. Deine Freundin auch? Ja. Und was sagen die Männer dazu? Ja, mittlerweile nichts mehr. Ja. Das heißt, die schütteln auch den Kopf, oder was? Ja, ja, ja. So halt, wie von denen kommt dann, ja gut, wenn ihr keine anderen Hobbys habt, so halt, ne? Ist ein guter Hinweis. Warum sucht ihr euch nicht irgendwie andere Hobbys, wo ihr auch ein bisschen Adrenalinkick bekommt? Es gibt genug Sport und Extremsport auch, den ihr betreiben könntet, wo ihr wirklich den Kick dann bekommt. Ja, eigentlich schon. Ja. Das ist wirklich ungewöhnlich. Sowas habe ich noch nie gehört. Ist die Feuerwehr, steht ihr immer an derselben Ausfahrt von der Feuerwehr? Ja, ja. Sind die nicht auch schon mal auf euch aufmerksam geworden? Nein. Also bis jetzt noch nicht. Wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen von euch beiden? Eigentlich wir beide. Das war eigentlich auch Zufall. Also wir wollten irgendwo hinfahren so und ja, sind an der Feuerwehrwache vorbeigefahren. Und dann sind die mal draufgefahren und dann haben wir so gesagt, ey, komm, lass mal gucken, wo die hinfahren. Wo ist denn hier was passiert? Ja. Also ich halte mal fest, was ich euch anrechne, ist, dass ihr das nicht behindert. Ich meine, das wäre ja noch schöner, wenn ihr die noch behindern will. Und dass ihr keine Fotos macht und keine Videos und die dann noch ins Netz stellt. Weil das finde ich völlig pervers und ganz schlimm, wenn ich an der Autobahn stehe und ein schwerer Autounfall ist und die Hirnis stehen da mit ihren iPhones und filmen das Ganze und eine Viertelstunde später ist das im Netz. Das finde ich unter aller Sau. Das ist gar nicht zu diskutieren. Naja, ich würde mir an eurer Stelle aber auch doch noch ein bisschen Gedanken machen, was das Ganze soll und vielleicht könnte man die Zeit auch sinnvoller verbringen. Ja. Ihr Mädels. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht ruft dazu auch heute noch jemand an und hat eine Meinung zu Ramona. Was denkt ihr dazu, dass jemand sowas macht und so ein Hobby pflegt? Mal gespannt, was die Leute sagen, ne? Ich auch. Ja. Gut, Ramona, vielen Dank für den Anruf und vielleicht ist das Ganze ja doch bald vorbei. Ja, okay, alles klar. Tschüss, ciao. Tschüss. So. Und es geht weiter mit der Anna. Und Anna ist 30. Guten Morgen, Anna. Hallo. Hallo, Anna. Ja, hallo. Ja. Um was geht's denn? Weswegen rufst du an, Anna? Ja, es geht darum, dass ich, ich war mit meinem Lebensgefährte 6 Jahre zusammen. Mhm. Und davon habe ich 5 Jahre lang Gewalt erlebt. 5 Jahre? Genau, 5 Jahre. Was für eine Gewalt war das, die du da erlebt hast? Also der hat mich regelmäßig geschlagen. Das heißt, ich musste ihm eigentlich sozusagen, also ich war ihm hörig. Das heißt, ich musste lernen, wenn er nach Hause kommt, dass das Essen gekocht ist, fertig ist und ihn nicht fragen, ob er Hunger hat, einfach schon servieren. Und ich habe dich verstanden. Du musstest fragen, ob er Hunger hat und servieren. Nee, ich durfte ihn nicht fragen, ob er Hunger hat. Ach so, du durftest nicht fragen. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Das war so selbstverständlich, wenn er nach Hause kommt. Ich musste schon kochen und danach ihn das Essen zurecht machen, damit er isst. Mhm. Und ich habe ein paar Mal einen Fehler gemacht, wenn ich ihn gefragt habe, möchtest du jetzt essen oder möchtest du später essen? Weil er manchmal eben auch spät nach Hause kam, wo ich auch schon müde war, wo eigentlich man erwartet, okay, Essen ist da, kannst du eigentlich auch mal selber essen in der Küche nehmen. Da gab es da schon Probleme, da gab es da schon, dass ich beleidigt worden bin. Und hat er dich beschimpft? Ja, beschimpft. Und dann waren eben Sache, wenn er draußen übernachtet hat zum Beispiel, ich dürfte ihm keine Frage stellen. Es ging mir auch gar nicht darum, ihm Dinge zu verbieten. So für mich war das einfach, ja, wir leben zusammen. Und ich finde das einfach nochmal gut, wenn du mir sagen würdest, ey, mein Plan ist so, heute gehe ich raus und ich mache was mit meinen Jungs, komm erst morgen früh wieder, damit ich einfach weiß, du kommst nicht nach Hause. Wenn du ihn dann doch am anderen Morgen gefragt hast, wo warst du, was war dann? Dann hat er mir eben gesagt, dass ich eine schlechte Frau bin, dass ich ihn kontrollieren möchte, dass er Kontrolle hasst und dann ist er eben ausgerastet und hat mich dann geschlagen. Wie hat er dich geschlagen? Der hat mich geschlagen, der hat mich geboxt ins Gesicht, der hat mich geschubst, der hat mein Kopf gegen den Wand und mich dann auch immer wieder beleidigt, also wirklich zu unterstem Niveau. oder wenn er mitbekommen hat, dass andere Männer mich angeguckt haben oder angemacht haben, dann hat er mich auch beleidigt, dass ich eine Schlampe bin. Und was war die schlimmste Beleidigung, die er zu dir gesagt hat? Für mich war das schlimmste Beleidigung, dass er zu mir Schlampe gesagt hat. Mhm. Weil ich einfach das nie erlebt habe, dass man mich so beleidigt, mhm. dass man mich so sieht. Ja? Weil ich war davor auch in einer Beziehung gehabt, da kannte ich sowas nicht. Mhm. Durftest du denn überhaupt noch so ein kleines eigenes Leben führen, mit deinen Freundinnen oder auch mal alleine Nein, ausgehen? Gar nicht. Überhaupt nicht. Durfte ich nicht. Warst du während dieser Zeit auch berufstätig? Ja, also wir haben 2 kleine Kinder. Ach so, ihr habt doch Kinder. Mhm. 2 und 3. Hat er dich auch vor den Kindern geschlagen? Ja, der hat mich, es war oft so, dass mich 1 bis 2 Stunden zusammen geschlagen hat und beleidigt hat, die Tür zugemacht, damit ich nicht abhauen kann draußen, und meine Kinder saßen da, haben zugeguckt. Und wie verletzt bist du mal geworden von ihm? Wie verletzt? Das letzte Mal war wirklich so schlimm, dass ich nicht gerade stehen konnte, weil er mich echt an den Rücken geboxt und getreten hat. Mhm. Und da konnte ich meinen Rücken nicht mehr, also gerade, ich konnte nicht gerade sitzen, ich konnte mein Kind auch nicht mehr tragen, ich konnte auch nicht gerade schlafen und mich umdrehen, das war ziemlicher Schmerzen am Rücken. Und meine Auge war ziemlich mit Bluterguss, meine Lippen war verletzt. Also war ziemlich schlimm für mich. Hat er denn im Spiegel? Ja, hat er diese kleinen Kinder auch geschlagen schon? Ja, mein Sohn hat zum ersten Mal wurde von ihm zum ersten Mal geschlagen, als er 8 Monate war. Mhm. Und der kennt das. Der ist immer auch sehr hörig, mein Sohn, weil er Angst hat, denke ich mal, weil er sich an die Situation gewöhnt hat, wie traurig das auch ist. Anna. Und als du das gesehen hast, ich meine, das ist schon schlimm genug, was er mit dir gemacht hat, aber als er den 8 Monate alten Jungen geschlagen hat, warum hast du das geduldet? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin echt schuld, dass mein Sohn, meine Tochter das erleben muss. Das kann ich mir echt nicht verzeihen, das werde ich mir nicht verzeihen. Ich hätte sofort gehen sollen. Der hat mich aber in den Schwangerschaften geschlagen. Beide Schwangerschaften. Und schon da hätte ich gehen sollen. Aber die ganz erste Zeit, du sagst, du warst 6 Jahre zusammen und dann bist du 5 Jahre von misshandelt worden. Das erste Jahr ging es mit ihm? Ja, das erste Jahr ging es mit ihm, ja. Mhm. Danach hat es angefangen. Jetzt bist du seit wann getrennt von ihm? Seit April. Mhm. Seit April bin ich von ihm getrennt. Mhm. Wo sind die Kinder? Die Kinder sind bei mir. Ja. Aber der hat Sorgerecht. Ja. Und damals, als ich rauskam in der Wohnung, war das so, dass ich die Polizei angerufen habe, weil es war total schlimm. Es war ein bisschen anders als sonst. Das hat auch so fast 2 Stunden gedauert, die geschlagen. Meine Kinder haben auch zugeschaut. Und das war aber so, dass er viel davon geredet hat, dass er mich umbringen wird. Und es fühlte sich auch für mich so an, dass er mich umbringen möchte. Und dann hattest du eine Chance, kurzfristig die Polizei anzurufen? Genau, weil der hat die Wohnung verlassen, der ist rausgegangen. Mhm. Dann habe ich natürlich sofort die Polizei angerufen, Bescheid gesagt, dass ich Angst habe, dass ich zusammengeschlagen worden bin, dass er mich bedroht hat, dass ich wirklich glaube, er wollte mich wirklich umbringen. Und bist du jetzt seit diesem Vorfall dann weg von ihm? Nein. Ich bin weggegangen, ich bin ins Frauenhaus gegangen. Und da aus habe ich eine Wohnung bekommen mit meinen Kindern. Und ich kam aber mit dem Druck nicht zurecht. Dieser Druck von der Familie von ihm. Er hat ja Menschen, die ihn unterstützen. Ne? Also das ist das auch, das bestärkt ihn, denke ich mal, zu denken. Und? Weil er denkt, er ist meine Schuld. Und dann bist du wieder zurückgegangen zu ihm? Nicht zu ihm. Also wir haben hier eine Wohnung und es war für mich diesen Druck. Ich bin eine schlechte Frau. Ich bin die Böse, eine Frau macht sowas nicht, ich bin Verräter, dass ich ihn angezeigt habe. Also. Okay, was wurde denn daraus? Seid ihr dann wieder zusammengezogen oder wie? Nicht zusammengezogen. Ich habe dann eben erlaubt, dass er die Kinder sehen darf. Mhm. Ich konnte mit diesem Druck nicht umgehen, aber. Hat er dich dann in der Zeit dann auch wieder geschlagen? Ja, hat er. So, und wo bist du, ohne jetzt einen Ort zu nennen, wo bist du heute? Heute bin ich immer noch in meiner Wohnung mit meinen Kindern alleine. Und weiß er, wo du wohnst? der weiß, wo ich wohne. Das ist das Problem. Ich hatte, als mein Sohn ist 3, als er 2 war, bin ich ein Sozialassistent, bin ich zurück zur Arbeit gegangen, habe auch gearbeitet, dann ein Jahr lang. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, du schaffst das, du kannst das, dass ich wieder gearbeitet habe. Das hat mir wieder ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Ich konnte mit Arbeitskollegen, denen ich vertraue, gut reden. Dadurch konnte ich wieder mit Freunden reden. Selbstbewusstsein wieder gewonnen. Genau. So, jetzt interessiert mich aber, lässt er dich und euch denn im Moment in Ruhe? Also ich habe jetzt einen Fall gehabt vor einer Woche. Ich wollte einfach ihn nicht mehr sehen. Ich wollte auch nicht mehr, dass er mehr die Kinder hier sieht, weil er echt Stress gemacht hat einfach, weil ich einfach gesehen habe, dieser Mann, der wird mich irgendwann mal echt umbringen und meine Kinder werden mich nicht mehr haben. Beantworte mal meine Frage. Lässt er dich in Ruhe? Er lässt mich nicht in Ruhe. Lässt dich nicht in Ruhe. Du hast ihn angezeigt. Ich habe ihn angezeigt. Die Sache ist bei der Amtsgericht jetzt gekommen, habe ich erfahren. Und jetzt warte ich natürlich darauf, dass ich einen Brief bekomme, wann das jetzt vor Gericht alles kommt. Ich verstehe gar nicht, dass ein solcher Mann ein Sorgerecht bekommt. Das verstehe ich nicht. Ja, wir haben damals, als wir die Kinder hatten, beide Sorgerecht. Also der hat das Sorgerecht bekommen. Mhm. Und das Problem ist jetzt einfach, dass ich Angst habe, weil Jugendamt hat mich heute angerufen, hat mir gesagt, dass er gerade da ist und dass er sagt, ich verweigere ihm die Kinder. So, er weiß natürlich, bei ihm geht es immer alles, wie ich beobachte. Das heißt, hast du einen guten Anwalt? Ich suche einen Anwalt. Ja, aber für so einen fulminanten Fall wundere ich mich, dass du noch keinen hast. Ja, weil Du kannst das doch allein nicht organisieren, Mensch. Ja. Das ist doch hochdramatisch, was du meinst. Wenn du 5 Jahre misshandelt worden bist von dem Kerl und er noch die kleinen Kinder schlägt und auch noch schlecht behandelt, schreit es doch nur so danach, dass du dein Recht bekommst, dass du das alleinige Sorgerecht, dass dir das zusteht. Im Prinzip müsste man dich anonymisieren, dass der gar nicht mitbekommt mehr, wo du lebst und wo du wohnst. Weil sonst du sagst, seine Familie, hast du auch Bedrohungen von seiner Familie bekommen? Seine Familie leben nicht in Deutschland, aber die haben starken Einfluss auf den. Die haben uns auch regelmäßig besucht und wenn die da waren, haben die auch mitbekommen, dass er Gewalt an mich... Also woher kommt er? Ich will das jetzt nicht so preisgeben, weil ich Angst habe. Okay. Was sagt denn da? Bist du deutschstämmig? Nein, bin ich nicht. Und was sagt deine Familie, auch egal woher sie nur kommt, was sagt deine Familie dazu? Nee, die haben mir gesagt, du musst da weg, da wird dich umbringen. Am Anfang haben die gedacht, ach, ihr wird das schon klären, ihr wird das schon schaffen. Weil jetzt haben die gesagt, das geht nicht, dieser Mann, der ist gefährlich, er kann dich nicht lieben, er kann die Kinder nicht lieben, der wird dich umbringen. Nur ist es vorbei schon, du hast natürlich viel zu lange bei dem ausgehalten. Ja, hab ich. Gab es denn in diesen schrecklichen Jahren auch mal Momente, wo es angenehm mit dem war? Ja, es gab Momente, wo es angenehm war. Aber wenn ich jetzt nachdenke, eigentlich war ich nie glücklich richtig, weil ich musste so funktionieren. Hast du ihn denn freiwillig geheiratet? Also wir sind nicht verheiratet. Verheiratet sind wir nicht. Ach so, ich dachte, ihr werdet schon verstehen. Nein, das nicht. Also ich finde, da muss jetzt ganz breit gefächert vorgegangen werden. Du brauchst einen Top, du brauchst einen richtig guten Anwalt dafür. Das zweite ist, du brauchst auch eine psychologische Unterstützung, denn ich glaube, dass du ziemlich fertig bist. Ja, ich habe auch nächste Woche einen Termin, eine Psychologin. Ich habe mich von meinem Hausarzt beraten lassen, weil er hat das ja damals mitbekommen. Und ja, das mache ich. Und ich will auch gucken, dass mein Sohn, der ist 3, dass der auch eine Therapie macht. Weil der hat ja alles ziemlich mitbekommen, von Anfang an sozusagen. Das muss auch geschehen. Sag mal, du warst ja im Frauenhaus. Haben die Frauen dich denn da nicht beraten in Sachen juristischer Unterstützung? Ja. Ja, nicht beraten, aber ganz ehrlich, ich war zu schwach, um diesen Schritt zu gehen. Ich verstehe. Ich war viel zu schwach. Wissen Sie, ich habe 5 Jahre gebraucht. Ich verstehe. Wirklich, ich bin schon so froh, dass ich sagen kann, dass ich höre Sie jetzt auch reden und ich merke auch, dass Sie das auch schlimm finden. Und Eigentlich hat mir das klar gemacht, dass es nicht schlimm ist, was er mit mir macht, dass ich hier verdiene. Es ist ganz schlimm. Das ist ein Verbrechen, was er an dir begangen hat in all den Jahren. Du bist komplett im Recht. Und dir steht es zu, dass du dir Hilfe holst und dass du dein Recht einforderst. Ja. Und dich von diesem Mann distanzierst. Ja. So wie du es geschildert hast, hat der Mann dich wie eine Sklavin behandelt. Ja, ja. Liebe Anna, ich habe hier im Hintergrund auch eine Psychologin sitzen. Die wird dich jetzt anrufen. Es geht einmal um ein psychologisches Gespräch nochmal, aber wir schauen nach, dir ein paar Hinweise zu geben, wie und wo du am besten an juristische Hilfe kommst. Ja. Aber ich finde deinen Schritt schon gut, den du jetzt geschafft hast. Das ist schon eine gute Leistung, weil du all die Jahre das ja nicht geschafft hast, weil du zu schwach warst. Und du warst ja in einer Abhängigkeit von ihm. Genau. Aber jetzt hast du den ersten großen Schritt gewagt. Und jetzt musst du auch weitergehen. Das musst du für dich tun und du musst es für deine Kinder tun. Damit die Kinder damit er nicht noch weiter Einfluss auf die Kinder hat und die Kinder dir irgendwann, wenn sie alt sind, sagen werden, warum hast du uns nicht geschützt vor dem? Genau. Deswegen mache ich das. Ja, sehr gut. Liebe Anna, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Heike, meiner Psychologin, heute Nacht zurückrufen. Super, danke sehr. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.31 Uhr und hier ist unser Themenhinweis für unser Thema in dieser Woche. Das Thema heißt, ich verkaufe meinen Körper und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Geld für Sex nehmen. Also mit Huren, mit Strichern, mit Escort-Damen, mit Escort-Herren, mit Cam-Sex-Anbieterinnen oder mit Amateur-Sex-Arbeitern. Und ich würde auch gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht ein Organ verkauft haben, ein eigenes Organ verkauft haben. Das kann man in Deutschland nicht machen, aber da gibt es ja dann auch immer Mittel und Wege, das irgendwie zu arrangieren. Oder die Probanden sind für neue Medikamente, die für die Arzneimittelindustrie arbeiten. Ich verkaufe meinen Körper. Ihr könnt euch gerne wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Heute geht's und hier geht's jetzt weiter mit der freien Themennacht, heute am Montag. Und ich begrüße die Erika. Die Erika ist 83. Guten Morgen, Erika. Ja, guten Morgen. Hallo, Erika. Hallo, ich kann schlecht schlafen. Ja. Und ich gucke mir die Sendung ganz oft an, weil da viele Themen bei sind, die mich interessieren. Ja. Also was mich jetzt heute Abend aufgeregt hat, die beiden Damen, die vor Langeweile hinter einem Feuerwehrauto oder sonstiges herfahren und sich das Panorama von Verletzten und Brände und so weiter angucken, da fehlen einem die Worte. Denn ich habe 1967 durch einen schweren Autounfall auf der Autobahn meinen Mann und meine beiden Kinder verloren. Da gab es ja noch keine Anschnallpflicht und keine Kopfstützen. Und da ist der linke Vorderreifen geplatzt und da sind wir da hinten in Bayern, in Sindelfingen, so über die Leitplanke geflogen. Und mein Mann war 38, mein Sohn 11 und meine Tochter 8, die waren auf der Stelle tot. Ach. Und meine andere Tochter, die 4,5 damals war und ich, wir sind übrig geblieben. Wart ihr auch verletzt? Bei mir eben gar nicht. Also ich hatte nur blaue Flecke und hier meine Tochter, die war schwer verletzt, die hat man auch so am seidenen Faden wieder durchbekommen. Aber es hat denn geklappt? Ja. Also das heißt, du hast großes, schweres Leid erlebt, wirklich. Ja. Das schlimmste Leid, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist eine Sache, obwohl das ja nächstes Jahr schon 50 Jahre her ist. Das vergisst man nie. Aber ich kann da einfach nicht mit klarkommen. So, und dann denkst du dir, da stehen vielleicht ein paar Meter weiter Leute und gucken sich das an. Ja, was ich dann erlebt habe, dass einer aus dem Auto sprang, ein Mann, statt zu helfen, legt er sich auf die Autobahn und fotografiert das Ganze da ab. Damals schon? Damals schon. Der hatte zufälligerweise einen Fotoapparat dabei. Ja, ja. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, das und hast dann du, wurden das hast hier du sogar noch Fotos, da bin ich ja selbst gar nicht hintergekommen. Mein Sohn, sein Tagebuch, was er geführt hat, wurde mir nachher anonym der Polizei wieder zurückgeschickt. Und dann wurde groß in der Bildzeitung hier Ehefrau fuhr Mann und Kinder in den Tod. Also das war eine richtige Dramatik. Und wenn ich dann höre, dass zwei Frauen sich daran ergötzen, wenn solche Sachen passieren, da kann ich da habe ich einfach keine Worte mehr. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle, die zuschauen und zuhören, empört sind darüber. Ja, bei mir ist es heute noch, wenn ich so einen Unfallwagen höre oder die Feuerwehr, dass ich mir die Ohren zuhalte, also weil sitzt der Schock schon wieder im Kopf. Sag mal, Erika, wenn einem so ein ungeheures Leid widerfährt, woher hast du die Kraft genommen, dann überhaupt noch weiterzuleben? Das weiß ich nicht. Also ich habe hier... du hattest deine andere Tochter, ja. Ich hatte die andere Tochter, die ja übrig geblieben ist. Und dann damals hatte man ja auch keinen Beruf. Und hier, da war man eben Hausfrau und Mutter. Und ich habe dann noch den Schwesternberuf erlernt und habe 26 Jahre als Krankenschwester gearbeitet und dann 6 Jahre noch in der Altenpflege. Und dann war ich noch in der Reha-Klinik. Mhm. Also ich habe mit 75 erst aufgehört zu arbeiten. Ja, du bist ja eine fleißige Frau. Und? Ja, ich hoffe. Und dann habe ich 54 Jahre in Wilhelmshaven gewohnt und meine Tochter, die ist jetzt inzwischen in Lilienthal verheiratet und nun wollte die gern, dass ich hierher komme, wenn mal was mit mir ist. Klar. Aber jetzt ist für mich eben eine große Einsamkeit und ich habe auch dann 1,5 Jahre mit einer Psychologin zusammengearbeitet. Mhm. Aber wie lange bleibt hast du einem hängen. Ja. Wie lange hast du damals gebraucht, Erika, um wieder ein relativ normales Leben zu führen? Kann ich gar nicht sagen. Also ich habe viele Freunde und alles gehabt, die sich wirklich um mich bemüht haben. Mhm. Und mein Schwager, der hatte uns dann auch ein halbes Jahr nach Amerika eingeladen. Mhm. Aber da habe ich eigentlich auch gar keine Ruhe gefunden. Nee, ich habe eigentlich immer gearbeitet, Dich und das Kind durchzubringen wahrscheinlich. Um das Kind durchzubringen. Mhm. Hast du dich nochmal auf eine andere Beziehung einlassen können? Das ist auch so eine Dramatik gewesen. Da habe ich 9 Jahre mit einem Mann zusammengelebt. Das war eigentlich auch eine große Liebe. Mhm. Habe mit 42 noch einen Sohn bekommen. Mhm. Das war ein Wunschkind. Und der hat uns dann nachher so 8 Tage vor Weihnachten hier verlassen wegen eines Kursschadens. Ach. Und mit dem hatte ich das einzige Glück, was ich mit dem hatte, dass ich nicht geheiratet habe, dass so, dass mir die Witwenrente erhalten geblieben ist. Mhm. Und der war weg dann? Bitte? Der war dann weg? Ja, der war dann weg, hat uns mit 700.000 D-Mark Schulden sitzen lassen, mit Haus- und Eigentumswohnung. Also das ist auch so eine Geschichte. Hast du ein über 6 Jahre. Dann hast du ein anstrengendes Leben gehabt. Ja. Das kann man so sagen. Ja, kann man wohl wirklich sagen. Ich frage mich ja manchmal selber, dass ich das durchgehalten habe. Aber was soll ich machen? Ich habe beide Kinder ja praktisch ohne Vater großgezogen und habe dadurch eben unheimlich viel Stärke bekommen. Ne? Hast du damals, nachdem das passiert war, 67, auch mit dem Schicksal gehadert, dass dir das nun gerade passieren musste? Ja, das Schlimme, wenn ich denn heute höre, hier, dass man psychologisch hier... unterstützt wird und so, das gab's damals alles gar nicht. Nichts, gar nichts. Ihr wart alle alleine. Ich war total alleine auf mich gestellt. Mhm. Ich habe von niemandem Unterstützung. Ich habe mir auf Deutsch gesagt, ganz krass, ich habe mir fast selber immer in den Hintern getrieben, um weiterzumachen. Jetzt bist du im stolzen Alter von 83 ich Jahren. Ich werde jetzt 83. Und hast das Gefühl, einsam zu sein. Das kommt jetzt so langsam, weil hier meine Enkelkinder, die werden erwachsen, als ich hier vor 7 Jahren herzog. Mhm. Da war das noch so, da war Oma noch gefragt. Ich meine, ich bin heute auch noch gefragt, aber die haben ja alle ihre eigenen Interessen. Klar. Meine Tochter arbeitet, mein Schwiegersohn ist voll beschäftigt. Das heißt, du bist viel alleine? Ich bin viel, ja, ob ich reise gerne. Das ist das Einzige, was ich hier... Das heißt, du bist so körperlich fit, das geht noch. Ja, das geht noch. Ja, das ist doch super. Wenn du solange du eben kannst. Das ist ja, ich habe eigentlich schon die halbe Welt gesehen, muss ich sagen. Wenn du dir das leisten kannst und du noch gesund bist, dann... Ja, das hat aber auch, dass ich mir das leisten kann, hat damit zu tun, dass ich immer schwer gearbeitet habe. Ja, und vor allen Dingen bis 75, wie du gerade gesagt hast. Ne? Und ich habe ja hier eine 10 Jahre Dauernachtdienst gemacht im Krankenhaus, also... Ich habe hier, dadurch kann ich mir das eben alles leisten. Ja, sehr gut. Dann nutze das auch und genieße das. Mhm. Wo war es denn bisher am tollsten auf der Welt? In Neuseeland. In Neuseeland. Mhm. Da war ich 4 Wochen. Warum war das so toll da? das Land und die Leute und also kann man gar nicht beschreiben. Also das war eigentlich der schönste Urlaub, den ich je gemacht habe. Fährst du dann alleine oder? Ja. Ich gehe immer alleine und dann zum Beispiel auf dem Flughafen, dann lerne ich schon die ersten Leute kennen. Bist eine offene Frau? Ja, ganz offen. Ja. Also aber du reist hier, aber das Tollste ist, jetzt wo ich hier wohne, hier komme ich mit den Leuten nicht klar. Das ist ja sonderbar. Ja. Es gibt auch keine Kontakte über Kirchengemeinde oder so. Habe ich alles schon versucht. Alles Klickenwirtschaften und da bin ich nicht für geschaffen. Dann musst du in die Welt raus. Ja. Dann muss ich weg. Ja, das glaube ich allerdings auch. Mhm. Was ist die nächste Reise? Was ist geplant? Ja, im Moment noch nicht. Dann nur Weihnachten und Silvester. Da bleibe ich ein bisschen hier. Wegen der Kinder. Und voriges Jahr hier war ich hier an der Costa Brava. Da war ich dann über Silvester und Weihnachten. Hab da Ausflüge gemacht Richtung Barcelona und so. Das war ganz gut. Echt, da warst du über Weihnachten voriges Jahr weg? Ja. Tut dir das nicht leid, wenn du nicht bei deinen Enkeln und Kindern bist? Nee, die haben ja auch schon ihre Freunde, die dann kommen und so. Das hier hat mir gar nichts ausgemacht. Die waren natürlich ein bisschen pikiert. Und haben gesagt, hier, naja, du wirst ja wohl dir die Augen aus dem Kopf heulen, wenn du da im Hotel bist. War's so? Oh, was? Ich hab zu Hause angerufen und hab gesagt, ich wünsche euch einen schönen heiligen Abend. Und hier, ne, und da sagt meine Tochter, Mutti, wie war's denn? Ach, sag ich, so was Tolles hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hör mal, du bist aber eine tolle, starke Frau, muss ich sagen. Ja. Nach so einem krassen Leben, so eine Lebensfreude noch zu haben und so ein Elan, das finde ich aber ganz bemerkenswert. Ja, und das Tollste war, ich war ja noch hier, mit 69 bin ich ja noch in der Reha-Klinik angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich wollte in Rente gehen und dann hatte ich vorher so einen Chef, hier, das war ein Berliner und ein Professor und der sagte zu mir, was, hier, du gehst in Rente, das glaubst du doch wohl selber nicht, du hast doch Dynamit im Arsch. Sag mal, Erika, mit den Reisen, wieso fährst du nicht mit so einer Reisegruppe? Das noch nee, dann mache ich ja, das sind so Busreisen, die ich jetzt immer so mache. Auch dies nach Neuseeland und so, das ist immer... Immer ganz alleine. Ja, und aber da lerne ich ja so viele Leute kennen. Mach doch mal eine Kreuzfahrt. Ja, da habe ich... will ich ja immer noch. Weil da lernst du... Ich will ja auch noch nach Brasilien. Na siehste, machst du eine schicke Kreuzfahrt nach Brasilien. Ja, ich Mensch, versuch das. Erika, bleib wie du bist und hab noch viele schöne Reisen vor dir. Und genieße das und nutze die Zeit, solange du fit bist. Ja, ich musste das nur eben loswerden wegen diesen beiden Kanten da auf Deutsch gesagt. Sehr gut. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 1.42 Uhr haben wir. Hier ist Leon. Leon ist 19. Guten Morgen. Hallo Leon. Das finde ich übrigens so schön bei uns, dass wir alle Altersschichten haben. Eine 83-jährige Frau und jetzt bist du da mit 19 und wir unterhalten uns über dein Thema. Freue mich, dass du da bist. Mein Thema ist der Fernsehfilm von gestern Abend, wie die erste Anruferin ja auch. Ja. Und zwar komme ich differenziert, aber doch juristisch zu einem anderen Urteil als die erste Anruferin, denn ich denke im juristischen Sinne, muss dieser Kampfpilot schuldig gesprochen werden. Erklärst du es uns mal, wie du das meinst? Ich halte es moralisch im Prinzip für richtig, was dieser Kampfpilot gemacht hat, indem er eben die Entscheidung getroffen hat, dass ihm diese 70.000 Zuschauer in der Allianz Arena wichtiger sind als diese 164 Passagiere in diesem Flugzeug. Die ja ohnehin sterben würden. Die ohnehin sterben würden, aller Voraussicht nach. Der, wie hieß der? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Baum, meinst du Herr Baum? Genau. Ja, der da die ganze Zeit noch gemeint hatte, ja, das weiß man immer nicht genau. Auf die Argumentation will ich gar nicht hinaus. Mhm. Ich finde es aber äußerst schwierig, das auf eine juristische Ebene zu setzen, wo man dann eben genau die Grenzen setzen müsste. Welches Verhältnis zwischen denen, die man dann ja aktiv noch tötet, zu denen, die man rettet, ist akzeptabel und welche Verkürzung der Lebensdauer? Das hat die Staatsanwältin in dem Fernsehfilm ganz gut auch gefragt. Aber ist das nicht ziemlich absurd zu sagen, dass man den Menschen im Flugzeug vielleicht noch 5 Minuten Leben raubt? Ist das nicht absurd? Sicherlich gibt es da Grenzfälle. Ich meine ja nur, von der generellen juristischen Lage finde ich schwierig, das zu legitimieren. Ja, das ist, glaube ich dir. Das ist wahrscheinlich, wenn man das ganz streng juristisch sieht, ist es schwierig. Also du glaubst, dass er streng juristisch gesehen schuldig ist. Genau. Dann versuch's doch mal zu formulieren. Ich finde, er ist schuldig, weil. Verende du mal den Satz. Ich finde, er ist schuldig, weil der Grundsatz, dass wir dafür da sind, das eigene Volk zu schützen, dass unsere Bundeswehr dafür da ist, unser Volk zu schützen und nicht auf unser eigenes Volk zu schießen, finde ich sehr wichtig. Mhm. Aber dann könnte man sagen, er schützt ja die 70.000 Menschen in der Arena. Er schützt diese Menschen, indem er aktiv andere Menschen tötet. Und das ist die Krux, ne? Das ist das Schwierige an dem Fall. Mhm. Ich finde es, wie gesagt, moralisch in dem Fall richtig, was er macht. Ich finde es halt nur schwierig, juristisch dann die Grenze zu setzen, wo sagen wir, das ist noch okay, die haben jetzt noch eine Stunde zu leben, die haben jetzt noch 2 Tage zu leben. Mhm. Dieses Leben zu verkürzen, um von anderen Menschen das Leben zu verlängern. Ich glaube, in dem Fall des Films, den ich nicht gesehen habe, ging es ja gar nicht mehr um Stunden, sondern nur noch um Minuten, ne? Da geht's noch um, die haben da irgendwie 13 Minuten gesagt. Ja. Mhm. Also es ist abzusehen, dass sie in relativ kurzer Zeit sterben. Aber wo ist dann der Grenzfall zwischen, die sterben jetzt ohnehin in einer kurzen Zeit und wir verkürzen deren Leben jetzt doch beachtlich. Darf ich dich mal fragen, ob du schon Student bist, ob du Jurastudent bist? Ich bin Student, ich studiere aber Physik. Ah, okay. Ganz andere Richtung. Aber an dich auch die ganz persönliche Frage, die ich die Madeleine auch gerade gestellt habe. Was würdest du tun, Leon? Würdest du schießen? Das ist ja generell eine schwierige Frage, weil ja niemand... ist eine ungeheure Frage, aber man kann sie sich ja mal stellen. Ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass ich schießen würde, sage ich mal so. Mhm. Ob ich mir das zutrauen würde, ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Wobei man natürlich in der Bundeswehr dafür auch nochmal ausgebildet ist, in solchen Situationen auch mit dem Tod und dem Tod anderer Menschen umzugehen. Es gab schon mal so ein Gedankenspiel, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Folgende Situation, wir haben eine entführte Maschine mit Terroristen und diese Maschine soll auf ein Atomkraftwerk gestürzt werden. In dieser Maschine sitzen auch mehrere hundert Passagiere und wenn das Flugzeug in dieses Atomkraftwerk stürzt, hat es eine ungeheure, katastrophale Wirkung. Was macht man? Ja, auch der Fall ist ja wahrscheinlich ähnlich gelagert. Ist ähnlich gelagert, ja genau. Ich sage es als Beispiel, weil es ein ähnlicher Fall ist, wo man in große Konflikte gerät und sicher juristisch immer anders argumentiert als ethisch, moralisch. Genau, ich fand ja ganz interessant, das wurde im Film, im Schlussplädoyer der Staatsanwältin auch angesprochen, eben dieses recht bekannte Weichenproblem, wo ein Zug auf eine Gruppe von Menschen zurast und dann ist man selber der Zugwärter, irgendwie sowas, der noch die Weiche umstellen kann. Mhm. Und dadurch, dass man diese Weiche umstellt, sterben 5 Bahnangestellte anstatt eine riesige Gruppe Menschen. Mhm. Und üblicherweise sagen die Menschen, die diese Frage gestellt bekommen, dass sie natürlich diese Weiche umstellen würden. Mhm. Dann wurde dieses Gedankenexperiment verändert. Physikalisch ist es nicht ganz so logisch. Da sitzt ein Mensch auf einer Brücke, ein relativ schwerer Mensch. Mhm. Und wenn man den vor diesen Zug wirft, aktiv, wird dieser Zug wahrscheinlich gestoppt. Mhm. Und die anderen Menschen werden gerettet. Und da, an dem Punkt, sagen dann viele Menschen nicht mehr, dass sie sich das zutrauen würden. Obwohl ja im Prinzip der Endeffekt der gleiche ist. Man tötet eine geringere Anzahl an Menschen, um eine größere Anzahl zu retten. Nur, dass man es da natürlich dann aktiv und vorweggenommen tut. Genau. Und da haben die Menschen eine größere Hemmschwelle. Ich finde, dass diese Gedankenspiele schwierig sind, weil sie bisweilen auch absurd sind. Also da sitzt ein dicker Mann auf der Brücke und ich könnte den vielleicht runterschubsen oder vorher erstechen. Was würdest du tun? Finde ich fast schon so absurd, dass man gar nicht darauf antworten kann. Wobei die andere Frage schon legitimer ist. Ich bin Weichensteller und habe die Möglichkeit, die Weiche zu stellen. Entweder so, dass der Waggon 5 Menschen tötet oder vielleicht 500. Das ist ja vielleicht eine sogar realistische Situation. Mhm. Was würdest du machen? Ich würde, oder habe bis jetzt immer gesagt, dass ich die Weiche umstellen würde. Mhm. Wobei ich sagen muss, vor dem Film gestern Abend war ich der festen Meinung, vor allem weil es ja in dem Fall mit dem Flugzeug nochmal darum geht, es stirbt entweder die Gruppe der Passagiere, mhm, oder es sterben die Passagiere und die Leute im Stadion. Man hat ja nicht die Wahl zwischen Gruppe A und Gruppe, mhm, B. Mhm. War ich vor dem Film der Meinung, dass das absolut richtig ist, was der Kampfpilot da macht. Mhm. Durch die Argumentation der Staatsanwältin eben diese Grenzsetzung, mhm, bin ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich das streng juristisch eigentlich gar nicht legitimiert sehen will. Ich, mhm, möchte nicht, dass es juristisch okay ist, ja, Menschen umzubringen, um andere zu retten. Mhm. Vor allem, weil auch die Frage aufgeworfen wurde, würde man schießen, wenn da jetzt ein Verwandter oder ein Bekannter in dem Flugzeug, mhm, sitzt? Also ich sehe das genauso wie du. Und ich bin allerdings davon überzeugt, sollte irgendwann ein solcher Extremfall eintreten, wird man sich über die juristischen Bedenken hinwegsetzen. Ich glaube, dass es so sein wird. Ich denke auch, und ich würde mir ja, wie gesagt, dadurch, dass ich das moralisch vertreten kann, würde ich mir, mhm, wünschen, dass eben Leute so handeln würden wie dieser Kampfpilot. Mhm. Ich möchte halt eigentlich nur nicht, dass der das rechtlich darf. Genau, und dass das gesetzlich festgeschrieben wird. Ich verstehe deine Argumentation und teile die auch, Leon. Vielen Dank für deine Ausführungen und für deine Meinung, Leon. Vielen Dank. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und ich begrüße Sascha. Sascha ist 28. Guten Morgen. Hallo, Domian. Sascha, grüße dich. Um was geht's bei dir? Ich wollte dir einfach mal erzählen von meinem Leben so kurz, ja. Erstmal schön noch durchgekommen zu sein. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, 28 und leide unter MS, also Multiple Sklerose. Mhm. Seit wann schon? Seit 8 Jahren. Mhm. Und die Geschichte ist folgendermaßen, dass ich bis April diesen Jahres mehr oder weniger die MS keinerlei Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ich hatte halt 3-4 Schübe, die sind dann mit Cortisontherapie wieder weggegangen oder, mhm, zu 90%, sage ich jetzt mal, wieder weggegangen. Alles gut, war komplett im Leben gestanden. Führungskraft in einer großen Firma von 60 Mitarbeitern. Und dann hatte ich im April, Ende April, einen schweren Schub. Und mittlerweile bin ich, also Stand jetzt, Oktober, bin ich Frührentner. Ach, das heißt, das war aber wirklich dann ein schwerer Schub. Wirklich ein richtig heftiger. Welche Auswirkungen hatte dieser schwere Schub? Dass ich jetzt, wie soll ich sagen, also länger wie 5 Meter nicht mehr gehen kann ohne 2 Krücken. Mhm. Also ohne 2 Gehhilfen, dass mein Sehnerv sehr, sehr schwer betroffen ist. Also, mhm, manchmal sehe ich noch, oder als ein normaler Brief, sage ich jetzt mal als Beispiel, von der Post oder so, brauche, mhm, ich schon die Freundin, wo mir vorliest. Ja. Oder muss ihn abfotografieren und dann Screenshot und zoomen und größer machen. Ist das bei diesen Schüben so, wenn die einmal stattgefunden haben, ist das nicht mehr rückholbar? Teils, sie sind rückholbar mit Cortison, aber nie mehr als zu 100%, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann gibt es auch Schübe, wo eben irreparabel komplett sind. Wie gehst du jetzt? Du bist sehr jung, du bist 28 Jahre alt und hast, genau, jetzt quasi in diesem Jahr diesen richtigen Schock erlebt. Wie gehst du damit um, jetzt so angeschlagen zu sein? Ja, das ist auch ein Grund, warum ich mit anrufe, weil es halt eben wirklich so ist, dass bis jetzt habe ich das noch gar nicht so richtig gemerkt. Da waren dann die ganzen Anträge, also sämtlicher Papierkram, sage ich jetzt mal, und habe ich das noch gar nicht so gemerkt. Und mittlerweile ist das alles durch. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wohin mit meiner Zeit. Ja. Mhm. Klar, wenn du in der Führungsposition gearbeitet hast, warst du extrem eingespannt. Genau. Und jetzt sitzt du zu Hause. Genau, jetzt sitze ich hier und so ungefähr sage schon zur Freundin, bitte schau die Sendungen um 20.15 Uhr nicht, weil ich möchte dann am Abend oder in der Nacht in der Wiederholung sehen, so, mhm, auf die Art. Du bist in einer festen Beziehung? Ich bin in einer festen Beziehung, ja. Merkst du, dass deine gesundheitlichen Veränderungen auch einen Einfluss auf die Beziehung haben? Ja. Inwiefern? vielleicht nicht offiziell, sondern vielleicht nur für mich persönlich, weil es halt einfach doch so ist, egal was wir unternehmen, egal was wir machen, muss halt immer geplant sein, muss getaktet sein, muss so spontane Dinge oder so, wie es früher gab, sind fast nicht mehr möglich. Ich war viel im Fußballstadion, ja, also beim Fußball, jetzt brauchen wir Rollstuhlkarten, dann muss man die wieder besorgen, die muss man wochenlang vorher anmelden und früher sind wir halt ins Auto gesessen, egal jetzt wo das Spiel war, sind wir dahin oder auch mal zu einem Spiel, wo uns gar nicht interessiert hat, einfach so zum Zuschauen. Hast du die Angst, dass du deine Freundin, ihr seid nicht verheiratet? Wir sind nicht verheiratet, nein. Hast du Angst, dass du deiner Freundin lästig wirst? Angst, ja, aber ich weiß halt, dass sie, also sie ist auch eine große Stütze für mich, ich weiß, dass sie mich liebt, ne? Sie ist noch jünger übrigens, sie ist erst 21, und aber eigentlich bin ich auch stolz auf sie, ne, dass sie das Ganze mitmacht. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Knappe 3 Jahre. Aber ja. Ich könnte mir schon vorstellen, das wäre auch nur menschlich, dass da schon auch eine Angst aufkommt, wie lange macht sie das noch so? Und wie lange hat sie die Kraft, mir so an der Seite zu stehen? Im tiefsten Inneren auf alle Fälle, ja. Wie versuchst du denn jetzt, deine Zeit zu gestalten? Oder hängst du noch wirklich völlig in der Luft? Ich hänge eigentlich wirklich völlig in der Luft. Ich habe keine Ahnung, wirklich wohin mit der Zeit, das ist so mein Hauptproblem, was soll ich denn machen? Ne? Es gibt keine Hoffnung auf eine Rückkehr ins Berufsleben? Nein. Ne, gar nicht? Gar nicht, nein. Also das definitiv nicht. Das Ziel ist, dass bei einer MS mehr oder weniger der Zustand so bleibt, wie er ist, jetzt mal primitiv ausgedrückt. Könntest du denn rein theoretisch irgendetwas anderes dir aneignen, was du vielleicht von zu Hause aus am PC machen könntest? Da kommt wieder der Sehnerv dann ins Spiel und so. Ich habe mich schon erkundigt, zum Beispiel Telefonseelsorge als Beispiel. Und da habe ich dann auch erfahren, dass selbst das bei uns in Deutschland nicht von zu Hause aus gemacht wird, sondern die Leute also auch irgendwo sitzen und auch ihre festen Arbeitszeiten haben und so. Und da geht es dann schon wieder los bei mir. Es gibt Tage, wo es mir auch gut geht in dem Sinne. Aber ich kann das halt nicht garantieren. Am Donnerstag von 12 bis 20 Uhr bin ich einsatzbereit sozusagen. Klar. Ich verstehe. Ja. Wie reagieren Freunde? Und Familie? Ja, mir gegenüber alle gut und reden mir gut zu, wollen mich dann mitnehmen oder sonst was. Ne? Wobei ich das halt, vielleicht bin ich dann da auch zu sehr Realist, dass ich mir dann halt manchmal denke, so ungefähr, ach Mensch, spiel mir doch nichts vor, so auf die Art. Manchmal mir persönlich schon zu gut. Ich verstehe, man will gar nicht dann so besonders behandelt werden, so in der Art, sondern eigentlich nur normal behandelt werden. Ja, genau. Aber wiederum muss man auch vielleicht ein bisschen großzügig sein, weil für die Leute ist das ja auch fremd und die sind ja auch unsicher. Ja. Und das muss sich ja erstmal alles aneinander gewöhnen. Das ist ja noch recht frisch jetzt bei dir. Ja, wie gesagt, die MS ist schon länger bekannt. Die ist länger bekannt, aber dieser heftige Schub jetzt, meinte ich. Genau, die Art und Weise oder mein körperlicher Zustand jetzt. Wie ist es, hast du Kontakte zu anderen, so zum Beispiel zu Selbsthilfegruppen aufgenommen schon? Habe ich aufgenommen, wobei ich da dann schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil wie gesagt, ich bin halt wirklich Realist. Und da sitzen dann Leute, die erzählen mir dann von irgendwelchen Kügelchen oder in der Früh, der Orangensaft ist gut. Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Ne? Das ist mir auch klar, dass in der Früh Orangensaft wahrscheinlich gut ist. Ja. Ich merke, also mit den Selbsthilfegruppen, für manche Leute ist das eine tolle Stütze. Genau. Und manche können das überhaupt nicht ab und wollen auch nicht noch mehr von der Krankheit erfahren und immer darüber reden. Richtig, und da gehöre ich dazu. Ne? Das ist. Aber weißt du, Sascha, dann wäre die Richtung, was du gerade gesagt hast mit der Telefonseelsorge, die Richtung, irgendwas am Telefon zu machen, was du dann auch noch zu Hause machen könntest, das wäre doch auf jeden Fall interessant, dem mal nachzugehen, was es da so an Möglichkeiten gibt. Ja, und da bin ich also für jede Hilfe oder der, wo da irgendwas weiß, wäre ich sehr dankbar. Ich mache mal einen Vorschlag. Wer eine Idee hat jetzt von unseren Zuschauern und Zuhörern, was der Sascha machen könnte am Telefon, bitte meldet uns das doch mal. Das wäre echt lieb, Jede Idee ist gut und wenn sie auch vielleicht nicht zu realisieren ist, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Super. Ja. Und wir reichen das an dich weiter. Super. Könnte ich noch eine Autogrammkarte haben? Doch. Sehr gerne, Sascha. Dann ruft dich meine Psychologin, die Heike, nochmal an und könnt ihr noch ein paar Worte reden und du sagst ihr deine Anschrift. Das ist lieb. Danke dir. Ich drücke dir die Daumen und wünsche alles Gute. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Thake. Und morgen sind wir auch wieder hier. Ich hoffe pünktlich um 1. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen und nochmal unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Ich verkaufe meinen Körper. Dazu könnt ihr natürlich auch sehr gerne mailen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye-bye.